bei meiner Familie Bishak. Also ich habe ein schweres Leben, Mashakka, ein schweres Leben habe ich gelebt. Abu Zer hat mich gefunden, wie ich in meiner Wüste gelebt habe. Manche Ulema sagen, das ist zwischen Bergen. Dieser Scheck, dieser Spalt in den Bergen, dort haben wir gelebt. Er hat mich dort gefunden, wie ein kleines Schäflein, arm, ein schweres Leben. فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ سَهِيلٍ وَعَطِيدٍ. Das bedeutet, er hat mich in eine Familie gebracht, wo ich viele Pferde und Kamele hatte. Plötzlich. Ein reicher Mann war dieser Abu Zer. وَدَائِسٍ وَمُنَقْ فَإِنْدَهُ أَكُولُ فَلَا أُقَبَّحْ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحْ. Er hat mir alles gegeben, was ich wollte. Wenn ich etwas sage, فَلَا أُقَبَّحْ von Kabir, ich sage bei ihm, was ich will. Bei Abu Zer, ich sage, was ich will. Ich sage ihm, was ich will. فَلَا أُقَبَّحْ. Kabih bedeutet hässlich. Er sagt mir nicht, erst Klappe oder er tut mich nicht beschimpfen oder sowas. Ich sage ihm, was ich will. Und ich lege mich schlafen und schlafe und wache auf, wann ich will. So geht es mir bei Abu Zer. Ich wache auf, wann ich will. Es gibt niemanden, der mir in die Füße kommt, steh auf. Ich lege mich hin, wache auf, wann ich will. Und ich trinke so viel, bis ich nicht mehr kann. Hier ist natürlich, was gemeint ist, Milch. Ich trinke Milch, so viel ich will. Ich bin die Königin. Ich trinke so viel ich will. Oder manche Ulema sagen, in der Wüste, bei denen, wo sie waren, gab es kein Wasser. Deswegen ist Wasser jetzt für sie hier wie Gold. Ich trinke Wasser, so viel ich will bei ihm. Wasser ist kein Problem. Dieses Problem haben wir bei Abu Zer nicht, was wir bei uns hatten in der Wüste. Aywa. Dann sagt sie, Ummu Abi Zer, fama Ummu Abi Zer, die Mutter von Abu Zer, also ihre Schwiegermutter. Wer ist diese? Wisst ihr, wer sie ist? Ukumuha Redahun. Ihre Magazine sind voll. Seine Mutter ist auch so eine Königin. Ihre Magazine sind voll. Sie hat also diese Abstellräume sozusagen. Sie hat diese Stoffe und Seide und alles Mögliche hat sie. Und ihr Haus ist wirklich gewaltig. Aywa. Ibn Abi Zer. Fama Ibn Abi Zer. Madji'uhu ke... كمثل شطبة ويشبهه ذراع الجفرة. Und der Sohn von Abu Zer, wer ist Sohn von Abu Zer? Sein Bett, sein Bett ist etwas Edles, etwas Nobles. Er ist nicht so einer, der auf so einer Dings, so einer Palmenfasern Matte schläft, sondern er ist wirklich so ein Prinz. وَيُشْبِيُهُ ذِرَاءُ جَفْرَ. Und das, was er isst, das ist die Keule von einem Lamm. Wenn er isst, dann isst er die Keule von einem Lamm. Er isst nicht irgendwas, sondern die Keule, also die, wie sagt man das? Bein von einer jungen Ziege, von einem Kitz. Aywa. Bintu Abi Zer, die Tochter von Abu Zer. Fama Bintu Abi Zer, die Tochter von Abu Zer. Wie ist die Tochter von Abu Zer? Tawu Abiha wa Tawu Ummiha. Sie ist der Stolz des Vaters und der Mutter. Und nicht nur das. Tawa bedeutet wie, also einer, der gehorcht. Einer, der macht, was die Eltern ihr sagen. Also sie bereitet ihnen keine Probleme. Wa mal'u kisaiha. Ihre Dings sind, wie sagt man das? Sind voll mit Gold, mit Geld. Sie hat alles. Aywa. Und ihre Nachbarin ist eifersüchtig auf sie. Sie ist so, ihr geht's gut. Diese Melokisaiha bedeutet auch, sie hat einen schönen Körper. Alles ist elegant gefüllt. Melokisaiha, wallahi, der Tafsir von Melokisaiha bedeutet, bei ihr ist alles elegant gefüllt. La hawla wa la quwwata illa billah. Und ihre Nachbarin ist sehr eifersüchtig auf sie. Jariyatu Abi Zer, und was ist die Dienerin von Abu Zer?